Heinz, komm mal her. Ja, Klaus. Du, das sind noch ein paar schöne Kartoffeln, ne? Die sind gut, die Früchte. Du, die sind vom Frühjahr noch, die habe ich noch nach dem alten Rezept noch da eingesät. Ne? Das sind schöne Kartoffeln. Gute, ja. Gute Stücke. Ja, muss man sagen. Wie in allen Zeiten. Ja, Heinz. Gutes Kartoffel, ja. Heinz, das musst du schon mal sehen. Ne? Das sind gute Kartoffeln. Hast du recht, Klaus. Ja, du hast aber auch schöne Möhren, ne? Ja, das sind Möhren. Muss man schon sagen. Ne? Das sind schöne Möhren. Ne? Ja, richtig. Knallorange. Ne? Komm gut, die haben wir da alle reingelegt. Sind bestimmt gesund auch, ne? Ja. So was Biogemüse, ne? Du brauchst ja Biogemüse. Ja, ne? haben wir gemacht. Ja, also Biogemüse, ne? Schön gut reingelötet. Ich finde die Kartoffeln, die sind auch wirklich schön. Ne? Schöne Tüften. Ja. Schöne Tüften. Die werde ich mir dann einfach in der Pfanne hauen. Dann gibt man Kartoffeln. Dann träumt der Führer. Lecker weg, ne? Brattüften, ne? Ja. Wie früher bei Mudding, ne? Wie bei Mudding. Da haben wir noch so, gut gegessen. So ist das gut. Gegessen haben wir damals noch. Nicht. Schön kacken nach dem Essen, schön pupsen, das war ja, gesund. Ja, ne, das war noch damals ja richtig. Ne? Nach dem Essen macht der Bauer ein Bäumchen. Ne? Das ist eine alte Bauernregel bei uns zu Hause. Ne? Ja, und er hat hier, was sehe ich da, Tomaten. Oh, Tomaten hast du ja auch. Ne? Ja, die sind auch gut dieses Jahr. Gute Tomaten. Ja, die sind richtig prall und rund. Ne? Pralle, ja, dicke Dinger. Finde ich gut, du. Da hast du ja richtige Tomaten. Dort bringen wir nachher zur Mutter und dann macht die da schönen Tomatensalat. Heute gibt es ja auch so Gentomaten, nicht? Da halte ich ja gar nichts von. Nee, das ist mir auch nichts. Nee, das ist ja ganze Scheiß aus dem Westen. Am Ende verdienst du da einen Haufen Schotter mit und Quatsch, da. Brauchen wir auf dem Land nicht. Aber nur das Essen. Wir haben ja unsere Trecker und dann ist das gut. Ne? Ja. Da fahre ich einmal mit über dem Acker tagtäglich. Ne? Ja. Was will man auch mehr? Ne? Das ist ein erfülltes Leben, ne? Richtig. Ja, unsere Kinder, die beschweren sich. Ne? Das sehe ich ganz anders, du. Ja. Heinz, du, ach, guck mal da vorne, was ist das denn? Sind das Erbsen oder was? Ja. Erbsen sind das. Das sind schöne Erbsen. Das sind schöne Erbsen, die sind schön gewachsen. Die sind gut. Wie machst du das bloß, Heinz, du? Ich frage mich jedes Mal. Ich weiß nicht, dieses Jahr ist ein gutes Jahr. Ein bisschen Glück muss man ja auch haben. Ja, du bist ja Biobauer. Du machst ja Bio, du machst ja richtig Bio, ne? Richtig, biologisch. Du hast ja richtig einen Biohof, der so reingebaut, ne? Richtig. Aber deine Tüften. Findet ja auch die staatliche Unterstützung, ne? Braucht man. Ja, das sehe ich doch genauso. Nimmt man auch gerne. Ja, Heinz, du, das finde ich gut, wie du das machst hier. Mit Möhren. Eine sehr, sehr schöne Farmerei hast du hier, du Bauernhof da, ne? Ja, das ist scheiße. Ja. Ja, und mein Bauernhof, der ist am Eingehen, ne? Da geht alles kaputt. Und, seit dem letzten Brand, du, hast ja gemerkt, ne? War warm, du. Ja, Feuer, ne? War richtig warm. Ja, ich kam da aus der Dusche raus, ne? Auf einmal brannte das überall, du. Das hätte ich gar nicht gedacht, du. Das hätte ich gar nicht erwartet. Das Moment. Ging manchmal ganz fix. War eben noch Wasser, ne? Ich war ja duschen, Mann. Ich hab mir gedacht, heute duschst du mal. Ne? Dann machst du das einmal, da brennt sofort das Haus ab. Richtig. Weißt du, darum sag ich ja auch, ne? Nee, lässt du das lieber sein, ne? Ja, ja. Da wartest du auf Regen und dann stellst du dich draußen hin, da kann auch nichts abwackeln. Wie früher. Ja, wie früher. Denn hier stört es keiner. Ja, früher da war das noch, ne? Da kann man alles noch funktionieren von ganz alleine, du. Ja. Ja. Kein Ding. Ja, ehrlich mal. Da waren die Kameraden. Hast du dann ehrlich Erbsen, du? Das sieht aber ganz komisch aus, da. Ja, ehrlich, Erbsen? Doch, das sind richtig. Die sehen aber fast aus wie ein Möhren, bloß grün. Richtig, ja, ein bisschen groß und prall sind sie. Oh, seltsame Erbsen. Dicke Dinger. Seltsame Erbsen. Was macht die Erbse da? Wann läuft die da? Was, die bewegt sich doch. Heinz, du, da, guck dir das doch mal an, Heinz, du. Das ist eine Made. Du, die bewegt sich, die, komm doch hierher, komm die doch. Guck dir das doch mal an. Sag mal, Heinz, da, was machst du denn hier für Erbsen, klar? Das gibt's doch nur, da kommt sie ja gesprungen, du. Oh, was gibt's denn hier, da? Ah, du machst sie doch mal weg von mir, da. Ja, warte, komm her, komm mal her. Was ist das denn hier? Ja, was züchtest du denn für Erbsen ran, da? Das ist doch keine Erbsen, sind das doch nicht. Das war früher aber auch noch anders, da haben sich die Erbsen noch nicht bewegt, du. Heinz. Das wird ganz neu. Das macht mich aber auch sauer jetzt, du, Heinz. Das ist die Ackerpolizei, so. Ja, Ackerpolizei, das sagen sie alle. Das sehe ich im Fernsehen, sehe ich das doch. Ja, Ackerpolizei. Ja, das können Sie mir alle erzählen, du. Ja, man muss ja überwachen, was so vor sich geht hier auf dem Erbsen. Ja, ich gehe jetzt weg, das ist mir zu blöd mit dir hier, Heinz. Ja, gut, tschüss.